1953. Februar. Nicht kalt, aber Regen. Eine Straße im russischen Sektor. Montagabend, 5 Uhr. Ruinen. Ein einzelnes Haus. Nummer 112. 4 Stockwerke, eine Laterne davor. Noch hell, aber die Laterne brennt. Ein Kreidestrich über die Straße. Ein Schild: Achtung, Sie verlassen den demokratischen Sektor. Das Haus steht allein. Im Westen leuchtet es rot. Lichtreklamen. Das Haus steht hinter dem Schild. Im Osten kriecht die Nacht herauf. Die Häuser 92 bis 111 sind Sand und Steine. Die Steine an der Straße aufgeschichtet. 113 bis 160 auch. Das Haus 112 hat eine Kneipe. An der Tür hängt ein Zettel. Es regnet. Auf dem Zettel steht: wegen Todesfall in der Familie geschlossen. Der Regen leckt über den Zettel. Die Laterne brennt. Die Schrift ist verwaschen. Ein Stempel ist darauf. Genehmigt, Volkspolizeirevier 9. Es begann überhaupt nicht. Es hat sich alles so ergeben. Es begann am 24. Januar 1953. Morgens. Im Hause Nummer 112. Anna! Julchen hat ein Ei gelegt! Julchen? Ich hör's! Wie man einen Huhn Julchen nennen kann. Lass sie doch, Paul. Jeden Morgen das Geschrei. Wir sollten das mal versuchen. Ein Huhn in der Wohnung. Auf dem Balkon. Wie ein Straußenei. Wir sollten mal versuchen, ein Huhn auf dem Wir Balkon. Wir haben keinen Balkon. Ach was, Balkon? Da haben unser Bobs vielleicht in die Wohnung. Du hast unterschrieben, dass Bobs bloß als Wachhund gehalten werden darf und nicht mit aufs Zimmer kommt. Wenn die einen Huhn halten können. Du hast können, es kann... unterschrieben, Paul. Außerdem ist das Zimmer viel zu klein. Darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass uns ein Huhn in der Wohnung genauso stört wie die ein Hund. Dafür sind die auch keine Untermieter. Wir vielleicht? Ach, Paul, hör doch endlich damit auf. Jeden Tag dasselbe. Die Wohnung gehört... Die Wohnung gehört in Wirklichkeit uns. Ja. Bloß das Gericht hat sie Brings zugesprochen. Ja, das Gericht. Das kann auch jeden Tag widerrufen werden. Wird höchste Zeit, dass die Volksrichter hinkommen mit Verständnis für soziale Belange. Die Wohnung gehört, seitdem das Haus steht, zur Kneipe. Und die Kneipe gehört mir. Uns. Was? Ach so, ja, uns. Und die Wohnung rechtmäßig auch. Und deshalb hausen wir hier in dem kleinen Zimmer und Judith in dem Loch da unten. Das kann ich dir jetzt schon sagen, Emmy. Das bleibt nicht mehr lange so. Ach, Paul. Na, lass mal gut sein, Emmy. Ich habe erst neulich wieder in der Versammlung gehört, dass die alten Richter alle wegkommen. Wozu bauen wir einen Sozialismus auf, wenn die alles mit ihren Paragraphen zur Sau machen? Habe ich gleich gesehen, als wir da reinkamen. Schlips unterm Talar. Unter dem schwarzen Dings da. Nicht so laut, Paul. Was laut? Ich rede so laut, wie ich will in meinem Zimmer. Das Huhn schreit ja auch. Sag mal, Emmy, wozu brauchen die drei Zimmer? Wir haben doch bloß zwei. Was, zwei? Das dritte gehört ihrem Sohn. Na, ist er da, der Sohn? Du weißt doch ganz genau, dass er im Uranbergbau ist. Ingenieur. Und dass er deshalb das Zimmer frei hat. Vom Amt. Ach was, Ingenieur, Bergbau. Ich bin seit 28 in der Partei. Ich habe unten in der Quelle die Versammlung, die ganze Ortsgruppe. Und den FDGB. Brink ist auch in der Partei. Ja, bürgerlich. CDU schwimmt mit, weil der Strom zu stark ist, um dagegen zu schwimmen. Das weißt du nicht. Das weiß ich wohl. Du, Ich habe gehört, dass er mit denen drüben Verbindung hat. Das kannst du doch nicht beweisen. Noch nicht, nein. Aber wenn. Du, ich pass auf. Das sind mir gerade die richtigen. Kapitalisten im Westen, Taschenformat. Wo ist denn Judith? Alles wegen einem Huhn auf dem Balkon. Darum geht's ja gar nicht. Du hast die Zeit nicht begriffen. Judith ist unten in ihrem Zimmer. Dass du nie begreifst, worum es geht. Meine Tochter haust unten in der Kneipe. In der Küche. Na gut, in der Küche, aber richtig ist das nicht. Und das kann ich dir heute schon sagen, du. Das geht nicht gut. Wenn das stimmt, was man so von dem hört, dann hat Hans, die Wohnung nicht mehr lange... Hans, hör mal. Ich glaube, die reden über uns. Lass doch mal die Zeitung. Ach Gott. Die reden doch immer von uns. Ach was, der liebe Lünig Gott hat mich der Ruhe. Sei doch mal still. Und die glauben, dass sie mit ihm die Welt. Ich habe was vom lieben Gott verstanden. Damit meint er doch dich. Ich bin doch nicht der liebe Gott. Hans. Ja. Na, was ist denn? Karl hat so lange nicht geschrieben. Das letzte Mal hat er geschrieben, dass er nicht klargekommen ist mit irgendeiner Sache. Dafür ist er ja Ingenieur, dass er das wieder gerade biegt. Ich weiß nicht. Was ist denn mit dir, Hanna? Merkwürdig, Hans. Wie damals, als Onkel Leo gestorben ist. Genauso. Was denn genauso? Ich muss immer an Karl denken. Vielleicht ist was passiert. Unter Tage. Karl schreibt doch auch, dass da immer was passiert. Hör mal, Hanna, sprich nicht darüber, wenn du mal wo bist. Vor allem nicht zu Lünis. Vielleicht rede ich mir das auch alles nur ein. Ja, was ist denn? Sei doch mal still. Lünig mit seinem Holzbein. Er geht in seine Kneipe. Wenn ich das schon höre, als wenn der nicht leiser gehen könnte. Aber dafür kann er doch nicht, dass ihm das Bein fehlt. Ja, natürlich nicht. Aber in einem widerlichen Kerl ist alles widerlich. Hast du gesehen, dass er auf dem Klosett einen roten Strich an sein Papier gemacht hat? Damit er sieht, ob wir Papier von ihm abreißen. Der sucht Streit, das ist alles. Der hat den Prozess nicht geschluckt. Wir sollten ihm das Zimmer von Karl geben. Von Karl, das Zimmer? Wir hätten dann unsere Ruhe. Dem Lönig? Du weißt nicht, was du sagst. Das ist ja zu klein, das Zimmer da. Erst will er uns aus der Wohnung treiben und jetzt willst du ihm das Zimmer geben? Es ist bestimmt zu klein für drei. Für zwei. Judith hat ihr Zimmer unten. In der Kneipe, die alte Küche. Da kann ja kein Mensch schlafen bei dem... Für Mann. Jeden anderen, aber für den nicht. Hast denn immer noch nicht begriffen, Lünig wollte uns um die Wohnung bringen, um unsere Wohnung. Wir brauchen das Zimmer ja nicht. Nein, wir brauchen das Zimmer nicht, aber es geht um ein Prinzip. Lünig ist Kommunist. Man muss den Leuten die Zähne zeigen. Dann sperren sie das Maul auf, weil sie sich wundern, dass man auch welche hat. Und vergessen zu beißen. Darauf kommt es an. Hans. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Christenpflicht. Die Kommunisten sagen, das Christentum gehört hinter Kirchenfenster. Wir werden ihnen beweisen, dass es genauso auf die Straße gehört wie ihre Fahnen. Und dass wir genauso kämpfen können. Wir reden doch von Karls Zimmer. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Man muss immer in großen Zusammenhängen denken können. Ich dachte... Was dachtest du? Ich dachte, es geht um den Menschen. Lünig bekommt das Zimmer nicht. Judith? Judith? Ja? Seit wann schließt dich denn ein? Mach doch auf! Warte doch, Vater! So. Bist du verrückt geworden? Verflucht kalt hier! Vater, der Bier antropft. Du musst dem Klempner Bescheid sagen. Ich stehe im Glas drin. Und hast noch kein Feuer gemacht? Ich wollte erst Nachmittag. Unsinn, mach Feuer. Ist das bei dir da hinten auch so kalt? Vater, wir haben nicht mehr so viel Kohlen. Wenn die Ortsgruppe ihr Maskenfest feiern will, muss sie für Kohlen sorgen. Wo ist denn Bobs? Bobs ist abgerückt. Der sitzt bestimmt wieder beim Milchmann in der Haustür. Die Hündin vom Milchmann ist heiß. Wenn der Milchmann sieht, haut er ihm das Fell voll. Der wird sich gerade seine Aster von unserem Straßenfeger versauen lassen. Kommst du mit den Girlanden aus? Ja. Laternen habe ich mir noch geborgt. Der Firlefanz um das Bild muss weg. Warum denn? Muss weg. Meinst du, der versteht keinen Spaß? Der? Stalin versteht Spaß, aber die von der Ortsgruppe nicht. Ist das Grammophon in Ordnung? Mhm. Nur der Deckel sitzt nicht fest, die Scharniere sind durchgerostet. Ob's viel wird heute Abend? Hoffentlich. Die Bierrechnung vom letzten Monat ist noch nicht bezahlt. Na, wird schon. 30 Mann von der Ortsgruppe und was noch so reinkommt. Na, brennt's? Ja, Vater. Sag mal, Judith. Ja? Warum bist du eigentlich immer so allein? Allein? Kein Freund, keine Freundin, niemand. Sag mal, du, die Christel, die kam doch sonst immer mal. Christel hat einen Freund. Quatsch, deshalb kannst du doch herkommen. Das weißt du doch, Vater, warum? Nichts weiß ich. Hast du noch nie darüber nachgedacht, dass wir alle allein sind? Mutter, du, ich. Was? Dass wir nur Gäste hier in der Kneipe haben und du nur Genossen von der Partei. Und sonst niemand. Außer denen, die in der Woche zwei oder dreimal hier reinkommen und sich besaufen. Aber keine Freunde. Du nicht und Mutter nicht und ich nicht. Weil alle nicht begreifen, dass das eine neue Zeit ist. Nein. Was nein? Warum belügst du dich selbst? Genug, dass du belogen wirst. Judith! Schrei mich nicht an, Vater. Du warst es, der mich gefragt hat. Dann muss ich dir auch sagen können, was ich denke. Ah, schon gut, schon gut. Häng den Firlefanz auf. Aber nicht ans Bild. Und heute Abend, da tanz mal ein bisschen. Die können sich ihr Bier auch mal selber bei mir holen. Setz dir eine Mütze auf. Mutter hat welche. Eine blaue, damit es lustiger aussieht. Hans, kannst du schlafen? Ach, natürlich nicht. Das wird eine verrückte Nacht. Zieh doch den Vorhang zu. Was ist denn? Die Laterne. Was ist denn mit der Laterne? Ich muss immer da liegen und an die Decke starren. Schau doch mal darauf. Über mir. Wie eine große Hand. Du bist nervös. Wo denn? Da. Neben der Lampe. Der Schatten. Na ja, das ist der Schatten vom Fenstergriff, Hanna. Das ist doch keine Hand. Doch. Wie eine Hand. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Ich bin ganz nass geschwitzt. Wie eine Hand da oben. Und wie eine Hand, die mir ums Herz greift. Na, warte, ich ziehe den Vorhang zu. Ach, lass. Und ich hole dir Baldrian. Nein, Hans, bleib liegen. Bleib so liegen. Es tut so gut, wenn du so neben mir liegst. Ich bin dann so sicher. Warte, ich mache die Nachttischlampe an. Hans? Mhm. Das ist eine furchtbare Zeit. Aber Hanna, es ist doch nichts. Still. Was denn? Sei still, Hans. Ja, die schreien unten. Nein, da wirft jemand Steine ans Fenster, ans Haus. Sie sind betrunken, weiter nichts. Da, wieder. Sieh doch nach, Hans. Hans, ja, hörst du? Ja, ja, ich gehe ja schon. Na, was ist denn? Ist was? Karl. Karl. Ja, sei ganz ruhig, Hanna. Er will nicht klingeln, er hat bestimmt Urlaub bekommen, bestimmt. Ich geh schon runter, sei ruhig, Hanna. Reg dich nur nicht auf. Du zitterst ja. Der Schlüssel ist doch nicht in der Hose. Du zitterst ja. Ach was, es ist kalt. Bleib nur ruhig liegen. Mein Junge. Karl, du bist verrückt. Ist denn alles gut gegangen? Ja. Mutter weiß nichts. Ich habe ihr den letzten Brief nicht gegeben. Sag ihr was anderes. Du weißt ja, wie sie ist. Karl, wenn sie dich hier finden, Junge. Ich will nur was Wäsche holen und ein bisschen Geld. Ich habe ja alles da lassen müssen. Sind sie hinter dir her? Möglich. Karl, warum bist du so unvorsichtig? Vater, die Grenze ist 4 Meter vom Haus. Wo hier alles Ruinen sind. Die Grenze ist hier nur ein weißer Strich. Ist da unten Maskenball? Ja, hast Glück. Wir sind alle unten. Der neue Besitzer wohnt jetzt oben bei uns im Zimmer. Kommunist. Ach. Ja. Na, komm rauf. Tag, Mutter. Karl, mein Junge. Keine Angst, Mutter. Nur auf der Durchfahrt. Ich muss gleich wieder weg. Die Klingel ist kaputt, Hanna. Du bist ja ganz nass, mein Junge. Schmal bist du geworden. Kannst du mir was Wäsche mitgeben, Mutter? Ja, wann musst du denn weiter? Naja, ein bisschen bleibe ich schon. Aber heute Nacht muss ich noch weg. Mit dem Zug nach Wismar. Ach, so schnell. Ich denke, dein Zug geht in einer Stunde. In einer Stunde schon? Es fahren immer Züge, Vater. Tja, von mir aus. Gott, Mutter, im Nachthemd. Du wirst dich erkälten. Mir ist ganz heiß. Ich will dir erst mal eine Tasse Kaffee machen. Was willst du jetzt machen? Ich suche mir Arbeit drüben. Hm? War schlimm, Karl? Ich will dir nichts erzählen, Vater. Was du nicht weißt, das ist für dich nicht gefährlich. Du wirst ins Lager müssen. Vielleicht fliegen sie dich raus. Ich würde überhaupt sehen, aus Berlin rauszukommen. Wenn sie dich mal erwischen, Junge... Siehst du denn deinen Mantel nicht aus? Also so ein Unsinn. Die wollen unten scheinbar ihren eigenen Genossen bewachen. Wieso? Unten an der Laterne stehen Posten. Die stehen doch schon lange nicht mehr da. Was das nun wieder soll... Ach, immer Überraschungen. Tja, mein Junge, so ist es bei uns. Karl, was hast du denn? Nichts. Holst du mir mein Taschentuch, Mutter? Ist dir nicht gut? Ein Taschentuch, Mutter, bitte, ja? Ja, klar. Danke. Stehen die immer da? Das kann ein Zufall sein. Hat dich jemand ins Haus gehen sehen? Ich habe niemand gesehen. Aber der Regen macht's ja alles so dunkel. Sie gehen immer mal die Grenze lang. Das kann ein Zufall sein. Aber besser, du verschwindest. Hans? Ja? Warst du in meiner Wäsche? Ja, Hanna. Pass auf, Karl. Vom Flur geht die alte Eisentreppe nach der Kneipe runter ins Hinterzimmer. Wie früher. Ja. Die sind jetzt alle betrunken da unten. Lünig kennt dich doch nicht. Nein. Also, dann geh die Eisentreppe runter. Die Tür unten ist immer offen. Setz dich ins Hinterzimmer. Die anderen sind vorn. Hans, du hast mir meine ganze Wäsche... Trinken Bier. Pass auf, ob sie Kontrolle machen. Wenn's schlimm wird, spiel den Betrunkenen. Setz dir ein Hütchen auf. An der Garderobe hängen welche von Lünig, damit's nicht so auffällt. Sag Mutter jetzt nichts. Ich sage das morgen. Hans, du hast meine ganze Wäsche durcheinander geworfen. Alles frisch gewaschen. Hör mal, Mutter. Ich habe gerade mit Vater gesprochen. Ich hau jetzt gleich ab. Oh. Ja, ich bin einen Tag früher zurück und kann dann übermorgen einen ganzen Tag hier bleiben. Ja, ja, wenn das geht, willst du dich gar nicht erst ausziehen. Nein, Mutter, ich krieg sonst den Zug nicht mehr. Sowieso schon so spät. Willst du nicht wenigstens warten, bis der Kaffee fertig ist? Nein, ich trinke schnell ein Bier unten in der Kneipe. Also, tschüss, Mutter. Oh Gott, so schnell. Ich bekomme sonst den Zug nicht. Was willst du denn mit dem Hütchen? Das gehört doch Lünig. Das nehme ich mit. Wir machen in Wismar nämlich einen kleinen Budenzauber. Also, tschüss, Vater. Tschüss, mein Junge. Ich gehe dann gleich über die Eisentreppe hier. Um Gottes Willen, Karl, die gehören Lünigs. Ah, lass ihn nur, Hanna. Die sind sowieso alle voll. Das ist ein verrückter Junge. Auf einmal hat er sich das überlegt. Ja, wenn er doch den Zug kriegen muss. Tja, dann habe ich das ganze Kaffeewasser umsonst aufgestellt. Willst du eine Tasse Kaffee? Was? Nein, danke. Du bist ja so unruhig, Hans. Ist da unten was los? Nein, nein. Weißt du, Hans, das heute Morgen und den ganzen Tag mit mir, das war ja nun alles Unsinn. Da kann man mal sehen, dass man auf sowas gar nichts geben soll. Aber du hörst mir ja gar nicht zu. Hanna, ich habe mir gerade überlegt, wir sollten den Lünigs das Zimmer von Karl geben. Aber... Ja, das sollten wir tun. So sehr hast du dich gefreut, dass Karl gekommen ist? Ja, so sehr. Ich denke, die Klingel ist kaputt. Ja. Da ist jemand an der Tür. Ich habe unten vergessen, abzuschließen. Ach, das wird jemand aus dem Haus sein. Geh du hin, Hans. Ich will nicht im Nachthemd. Ja? Herr Brink? Ja. Was ist denn, Hans? Karl Brink? Das ist mein Sohn. Kann ich ihn sprechen? Karl ist mein Sohn, ist im Bergbau. Mein Sohn wohnt nicht hier. Aber... Mein Sohn ist nicht da. Hanna, hol doch mal die Adresse. Bleiben Sie hier. Staatssicherheitsdienst. Polizei? Mein Gott. Sie sind die Mutter? Ja. Sie wissen, dass Ihr Sohn flüchtig ist? Nein. Dann wissen Sie es jetzt. Wenn Sie Ihren Sohn hier in der Wohnung haben, machen Sie sich strafbar, damit Sie Bescheid wissen. Zeigen Sie mal die Zimmer. Was ist da? Schlafzimmer. Machen Sie mal den Schrank auf. Bleiben Sie hier vorne. Danke, das genügt. Was ist das für ein Zimmer? Das ist das Zimmer von meinem Sohn, wenn er da ist. Decken Sie mal das Bett auf. Gut, genügt. Das Bild hier? Mein Sohn. Das Foto nehme ich mit. Aber... Sie bekommen einen Schein. Was ist da auf der Treppe? Die Tochter vom Untermieter. Was ist das für eine Treppe? Wo kommen Sie her? Von unten. Becker, sieh mal die anderen Zimmer durch. Ja. Kriminalpolizei. Ach so. Sie sind die Tochter von Lünig? Ja. Gut. Kennen Sie den Sohn? Welchen Sohn? Hier. Karl Brink. Nein. Sie haben ihn auch nicht gesehen, nein? Wohin führt die Treppe? Zur Kneipe? Ist die Treppe immer zu begehen? Nein, nur Vater und Mutter und ich. Nur wir haben den Schlüssel. Die Tür ist immer abgeschlossen. Gut. Becker, fertig? Nichts. Aha. Gut, warten Sie, ich komme mit nach unten. Sagen Sie unten nicht, wer wir sind. Wir wollen nicht stören. Für Sie, Herr Brink, hat sich die Sache zunächst erledigt. Sie sind in der Partei? Ja, Nationaler Front. LDP? CDU. Ach so. Kommen Sie, mein Freund. Ja, und das Bild? Ach so, ein Schein, Moment. Kann ich schon gehen? Ja, gehen Sie. Sagen Sie unten nichts. Wir sind Gäste, verstehen Sie? Das verstehe ich. Zwei Cognac, Knudelbecher. Ah ja, alles der Reihe nach. Judith, wo warst du denn? Kannst du ein Fass anstecken? Ja, Vater. Warte doch, die dritte Leitung. Ja, Vater. Paul, hörst du denn nicht? Der Molle wollen wir. Moment mal, ich komme ja. Hallo, Sie. Ja? Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Kommen Sie mit, machen Sie schnell. Wohin denn? Ein Fass anstecken. Hier, die Tür. Vorsicht, die Treppe ist steil. Machen Sie die Tür hinter sich zu. Kommen Sie. Mein Gott, Sie haben Ihren Hut liegen lassen. Warum? Wieso haben Sie überhaupt mein Bier mitgenommen? Sie sind Karl Brink, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Die Polizei ist um. Verdammt. Sie haben die Wohnung durchsucht. Hier, nehmen Sie die Leitung. Schlagen Sie die Spitze ins Fass. Hier ist der Hammer. Ja, und meine Eltern? Das ist in Ordnung. Jetzt sind sie oben fertig, die kommen jetzt runter. Wenn sie mich hier finden. Ach, Unsinn. Mein Vater ist Kommunist. Die fragen meinen Vater. Wenn Vater Nein sagt, ist das in Ordnung. Schlagen Sie sich nicht auf die Finger. Ja, so. Mein Gott, was sind Sie kaltschnäuzig. Aber Sie zittern ja. Ach, Unsinn. Passen Sie auf. Ich gehe jetzt nach oben. Wenn die weg sind, bringe ich Ihnen den Hut. Die Polizei hat nichts zu sagen, die kenne ich. Die stehen heute nur hier, weil Musik ist. Das ist Streife, da kommen sie ohne weiteres vorbei. Laufen Sie nicht gleich über die Grenze, damit die vor dem Haus das nicht sehen. So, die Leitung ist in Ordnung. Ich muss rauf. Woher wissen Sie ja nicht, wer ich bin? Das konnte ich mir gleich denken. Ich habe Sie die Eisentreppe herunterkommen sehen und dann, dass Sie sich hinten in den kleinen Raum gesetzt haben, wo da niemand ist. Und dann habe ich Ihr Bild gesehen. Noch eins. Sagen Sie nicht, wenn Sie durchkommen, dass ich Ihnen geholfen habe. Ich meine Ihrem Vater. Die Eltern verstehen sich nicht. Ich will nicht, dass es mein Vater erfährt. Was ist denn das für ein Hund? Ach, das ist Bobs. Unser Hund. Der kommt heute nicht zur Ruhe, läuft mir immer nach. Also, ich bringe Ihnen den Hut. Warten Sie hier. Ja, ist gut. Doch bloß mit der Musik aufhören wollten. Vielleicht ist er vor ihnen durchgekommen. Wie lange sind die jetzt unten in der Kneipe? Na, 20 Minuten. Hast du das gewusst, Hans? Ja. Deshalb hat er den Hut genommen. Und deshalb ist er über die Treppe. Ja. Ich hab's gewusst, Hans. Den ganzen Tag. Nun leg die Stirn nicht ans Fenster. Überhaupt im Nachthemd. Hier, zieh meinen Mantel an. Ach, na komm, zieh schon an. Ich pass schon auf, wenn Sie rausgehen. Ja. Oh, pass auf, du bist ins Futter gefahren. Dass uns das passieren musste. Man muss auf Gott vertrauen. Der liebe Gott hat uns lange verlassen. Ich glaube, wir haben ihn verlassen. Da unten gehen Sie. Da unten. die beiden. Allein. Ohne Karl. Emmy, gib mir das Brot rüber und die Butter. Ich schmier deine Stulle, Paul. Ja, ist gut. Also, ich stehe an der Theke. Morgen, Vater. Morgen, Mutter. Moin. Mein Kind. Also, ich setze dich mal hin, Judith. Ja, nur erzähl doch weiter, Paul. Ja. Danke. Da, Julchen. Jeden Morgen dasselbe. Aber das Vieh schreit nicht mehr lange, das kann ich dir sagen. Ach, lass doch, Paul. Ja, ist gut. Also, zwei waren es, Emmy. Vom Staatssicherheitsdienst. Erst wollten sie nicht raus mit der Sprache. Kann man Käse hier. Ja, hast du Käse. An der Theke haben sie gestanden und geguckt, haben sie. Erst waren sie misstrauisch, müssen sie auch sein. Was ist das, hat er gefragt. Die Küche. Alte Küche vom Frühjahr, habe ich gesagt. Da schläft meine Tochter. Das ist jetzt ihr Zimmer, weil die oben kein Zimmer rausrücken. Wer, die, hat er gefragt. Bringen kann ich, gesagt. Wie sind der eingestellt? CDU, habe ich nur gesagt. Die wissen doch Bescheid. Ja. Drei Korn hat er getrunken. Erst wollte er nicht. Aber dann habe ich ihm mein Parteibuch gezeigt. Bei meiner Nummer. Ein ganz junger Kerl war es. Aber dann hat er ausgepackt. Warum isst du denn nicht, Judith? Ich esse schon. Also, was der Karl ist, der Sohn. Psst, hör mal. Da geht ja das Telefon. Lass, ich geh schon runter. Also, was der Sohn ist, der steht jetzt auf der Liste. Und die drüben, die werden sich noch wundern, was sie mit denen noch machen werden. Ja, zur guten Quelle. Wer ist dort? Judith Lünig. Guten Morgen, Frau Judith. Karl. Karl Brink? Ja, ich wollte nur... Sind Sie verrückt, hier anzurufen für meinen Vater? Frau Judith, ich wollte nämlich nur... Ja? Wegen gestern Nacht. Ist alles gut gegangen? Ja. Ich habe mich heute Morgen schon mit meinem Vater getroffen. Mein Vater hat mir Sachen gebracht am Bahnhof Zoo. Ich wollte ihn... Ja, machen Sie schnell. Mein Vater kann jeden Augenblick reinkommen. Können wir uns irgendwo treffen? Hier im Westsektor? Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Ich wollte Ihnen doch damit... Aber das geht nicht. Ich bin noch nicht mehr lange in Berlin, Fräulein Judith. Und da dachte ich... Da wollte ich vielleicht... Also wo? Bitte? Sagen Sie schon wo. Wo? Ja. Ach so. Ja, wo? Also, Hohenzollerndamm. Ecke Weddingplatz. Das ist ja nicht so weit für Sie und da kennt Sie bestimmt niemand. Da ist doch eine Weinstube oder irgend sowas. Ich habe ja nicht viel Geld, der Kurs ist wieder gefallen, aber da könnten wir uns schon Also sehen. Gut, wir haben heute hier geschlossen. Um 8. Um 8. Oh, Bobs! Na Bobs, ja komm doch mal hier. Ja, und hinter den. Ja, das. Ja, und hinter den. Ja, komm in die Küche. Bist du's, Hans? Ja. Komm doch ins Zimmer. Ich hab versucht, noch mal einzuschlafen. Mach die Tür zu. Na? Ah, alles in Ordnung. Ach, Gott sei Dank. Ich hab ihm die Sachen gebracht. Wie ist er denn rausgekommen? Oh, davon hat er nichts gesagt. Nur gut, hat er gesagt. Ich hab nicht mehr schlafen können. Was soll denn nun werden, Hans? Tja, er hat erst mal Notunterkunft in einer Baracke. Lauter so junge Kerle. Was da für Menschen sind und was man da zu hören bekommt. Jetzt hat er einen Laufzettel. Ich habe ihm auch sein Konto noch abgehoben. Ich mache mir solche Sorgen, dass Lünigs was gemerkt haben, dass er da war. Ach, das glaube ich nicht. Dass sie ihn unten gesehen haben. Das glaube ich nicht, Hanna. Die kennen ihn doch gar nicht. Ach, die wissen doch alles. Hat niemand gesehen, dass du die Sachen weggeschafft hast? Ja, es war ja noch alles ganz dunkel. Jetzt haben die drüben endlich einen Grund. Was glaubst du, wie der mich vorhin angesehen hat? Ich wage mich schon gar nicht mehr aus dem Zimmer. Also, wegen dem drüben brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Hunde, die bellen, beißen nicht. Wie denn, ihr Köter? Aber die von der Polizei haben dem doch alles gesagt. Bestimmt, wo der in der Partei ist. Die stecken ja doch alle unter einer Decke. Ich bin auch in der Partei. Bloß in der falschen. Ja, wenn es eben ganz schlimm wird, dann müssen wir auch nach drüben. Gib ihnen jetzt doch das Zimmer. Dem? Sie nehmen es doch weg, wo Karl jetzt nicht mehr wiederkommt. Dann sollen sie jemand reinsetzen. Aber den nicht. Dass die frohlocken können? Nee, den Triumph nicht. Nur keine Schwäche zeigen, Hannah. Nur keine Blöße geben. Der wird auch noch klein. Das ist nicht der Erste, der gestolpert ist. Die verkaufen doch unten Westzigaretten. Hat mir doch selber welche verkauft. Wenn die meinen Sohn einsperren wollen, dann kann ich den genauso reinlegen. Brink ist wieder zurück. Ja, ich hab's gehört. Jetzt geht er sein Julchen füttern. Hast du gemerkt, wie früh der aus dem Haus ist, wo der doch sonst so lange schläft? Mhm. Diese Pensionäre schieben überhaupt eine ruhige Kugel. Dabei ist er doch noch kräftig. Der kann doch glatt noch mit beim Aufbau helfen. Weißt du, was der ins Hausbuch geschrieben hat? Was denn? Kriegsverletzt. Dabei hat er bloß ein Nabelbruch. Wenn man bloß wüsste, wo der gewesen ist. Weißt du, was der vom SSD gesagt hat? Aufpassen, hat er gesagt. Aufpassen, das ist die erste Pflicht eines Bürgers der DDR. In jedem einen Spitzel sehen. Und hat er recht. Wir waren viel zu gutgläubig. Solchen muss das Handwerk gelegt werden. Aber wenn's doch ihr Sohn ist. Sentimentalitäten. Wenn du einen Sohn hättest, dann würdest du anders reden. Erstens mal habe ich keinen. Und dann würde ich ihn zu einem fortschrittlichen Menschen erziehen. Das sind sie doch, die Volksverräter, die uns alle in den Dreck bringen. Warum geht's denn bei uns so langsam vorwärts, wo wir doch alle den guten Willen haben? Weil das alles von drüben, vom Westen sabotiert wird. Die werden doch alle dafür bezahlt. Der gestern Nacht hat's auch gesagt. Und das glaube ich ihm auch. Tut mir vielleicht jemand was? Oh ja, da unten in der Kneipe. Ich tue genauso meine Pflicht, hörst du? Auch in meiner Kneipe. Und wer seine Pflicht tut, dem kann nichts passieren. Ich sag nur aufpassen. Weiter nichts. Aufpassen. Ach, ich hab schon gedacht, Sie kommen nicht. Ich konnte nicht so schnell, wegen Vater. Guten Abend. Ach so, ja. Guten Abend. Na, gehen wir da rein? Nein, ich wollte es Ihnen nur nicht abschlagen zu kommen. Oh, aber da kennt uns doch kein Mensch. Nein, nein, gehen wir noch ein Stück. Ich möchte hier nicht gerne unter der Laterne stehen. Gehen wir da lang? Da ist alles dunkel. Na ja. Ich muss immer überlegen, warum Sie das gemacht haben gestern Nacht. Ach, tun Sie das nicht, das ist doch jetzt vorbei. Sind Sie gut untergekommen? Im Westen? Mhm. Ich kann nicht begreifen, dass Sie mir geholfen haben. Dabei doch so einfach, dass man mal einspringt, wenn einer drin sitzt im Dreck. Naja, nur weil doch Ihr Vater... Kommunist ist? Ja. Hören Sie, meinen Vater stimmt keiner mehr um. Das ist so wie mit einem alten Gaul. Sehen Sie, unser Milchmann hat einen Schimmel vor seinem Wagen. Seit 12 Jahren zieht er den. Jeden Tag. Und jetzt? Da bleibt er immer noch vor den Häusern stehen, die schon lange keine mehr sind. So ist es auch mit meinem Vater. Sie sind ein merkwürdiger Mensch. Finden Sie? Mhm. Ich bediene Gäste und fische Bier von den Tischen. Mehr nicht. Ja, zugegeben, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Dass ich gekommen bin, zum Beispiel. Ach, und warum sind Sie doch gekommen? Ich habe an Sie denken müssen. Und da habe ich mir gedacht, dass es gut ist, wenn wir unsere Gesichter mal sehen, wenn sie anders sind. Ohne Angst, wissen Sie. Wegen der Erinnerung. Ach, Judith. So, jetzt muss ich gehen. Och, aber ich wollte doch mit Ihnen noch irgendwo hingehen. Vielleicht eine Flasche Wein trinken oder so. So weit langt schon noch, Judith. Judith? Mhm. Wir sprechen wie alte Bekannte. Naja, das ist doch auch eine Zeit, in der jede Minute doppelt und dreifach zählt. Einen Tag, das ist doch jetzt fast wie ein Jahr. Sehen Sie, ich bin doch jetzt im Lager, in der Baracke. Lauter fremde Menschen. Und da ist doch heute ein Tag, um eigentlich froh zu sein, finden Sie nicht? Mhm. Fast um zu feiern, trotz allem. Na, was ist? Wollen Sie eine Wurst essen? Das ja. Da sehen Sie? Und nun gehen wir doch da drüben rein. Ja. Sie sind ja auf einmal so still geworden. Ich wollte Ihnen was sagen. Nein, sagen Sie es nicht. Sagen Sie jetzt gar nichts. Ich glaube, wir müssen gehen. Unsere Flasche ist leer. Der Ober sieht schon die ganze Zeit zu uns herüber. Ach, was essen die eigentlich da drüben? Die? Pastete. Schmeckt das? Na, sicher schmeckt das. Wenn sie mich so ansehen, muss ich an einen Hund denken. Oh, an Bobs? Ja, vielleicht an Bobs. Ich kenne ihn ja nicht. Wissen Sie, wie ein Hund in einem Zimmer mit viel Kissen und Stühlen und weichen Polstern. So, als müsste er daneben sitzen und darf nichts anrühren. Dann geht es Ihnen hier genauso. Weil ich Sie richtig verstanden habe? Weil Sie das Gleiche denken, was ich auch denke. Man kommt sich wie ausgestoßen vor, was? Mhm. So, als wäre man im dreckigen Wasser geschwommen und ist dann kurz vorm Absaufen auf einer Insel. Mit Sonne und so. Ob die hier überhaupt wissen, die da drüben zum Beispiel, ob die wissen, dass es noch was anderes gibt außer Langeweile und Geschäfte? Ich weiß nicht. Die sind doch alle auf einer Insel und besehen sich selbst, damit sie das dreckige Wasser nicht sehen, das um sie herum ist. Wir wollen gehen, ja? Oh, schon? Wegen Vater. Ist eigentlich schade um so einen alten Gaul, was? Ach, für die Jungen ist es schlimmer, die vor den Häusern stehen bleiben, die schon lange keine mehr sind. Gehen wir, ja? Ich bringe Sie noch ein Stück. Frieren Sie? Nein. Angst vor Ihrem Vater? Nein. Sie müssen jetzt zurück, da drüben ist die Grenze. Wollen wir uns nicht noch einen Augenblick auf die Steine da setzen? Nein. Judith? Ja? Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass es noch Menschen gibt, die nachts so stehen wie wir hier und dann darauf sehen? So wie man sich das gedacht hat, früher mal. Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht noch die drüben, ja, auf der ganz großen Insel. Warum sollten wir nicht darauf sehen können? Weil das so fremd ist. So anders da oben, so ganz anders und so weit. Furchtbar weit für uns hier unten. Gute Nacht, Judith. Nacht, Karl. Judith? Ja? Wann hast du Zeit? Morgen früh. Morgen früh, wenn ich Milch hole. Ich gehe dann drüben an der Sparkasse vorbei. Um 8 an der Ecke. Sparkasse. Aha. Du, komm mir aber nicht entgegen. Die Grenze ist so nah hier. Gute Nacht, Karl. Nacht, Judith. Ich muss eine neue Brille haben, Paul. Ich kann die Nadel gar nicht mehr richtig sehen. Schwimmt alles. Hauptsache, siehst die Löcher in den Strümpfen. Die sind ja groß genug. Aber die Nadel. Julchen hat ja heute gar nicht gegackert. Wenn sie nicht schlägt, hält sie aus dem Maul. Du, Emmy, weißt du, was hier steht? Nee. Mensch, das ist ein Ding. Na, lies doch schon vor. Au. Ich hab doch gesagt, ich muss eine neue Brille haben. Jetzt habe ich mich gestochen. ADN. Unsere Sicherheitsorgane decken Sabotage im Hüttenkombinat Frieden Wismut AG auf. Eine Reihe von Bergleuten wurde das Opfer eines verbrecherischen Anschlages. Die Ingenieure und leitenden Direktoren haben im Auftrag der westlichen Kriegstreiber die Sicherheitseinrichtung bewusst sabotiert. Das Volk verlangt mit Recht Strafe für die Verbrecher an unserer Friedenswirtschaft. Merkst du was, Emmy? Wegen der Friedenswirtschaft im Uranbergbau? Karl Brink. Ach so. Das ist ein Ding, was? Das zieht Kreise, das überstehen die da drüben nicht. Dabei sitzt der Alte schon wieder auf dem großen Pferd. Den ersten Tag, nachdem sie hier waren, die vom SSD, da war er stille. Aber jetzt ist er schon wieder oben auf. Gesungen hat der, du. Und gelacht haben sie, ja. Sogar gelacht. Ganz leise. Aber ich hab's gehört. Kleider haben sie eingepackt. Hose braucht er auch, hat sie gesagt. Ich hab's genau gehört. Wo bleibt denn Judith? Die ist Milch holen. Sag mal, was ist denn eigentlich mit Judith los? Mit Judith? Was soll denn da los sein? Ich weiß nicht, die ist so verändert auf einmal. Gestern Abend habe ich sie beobachtet, als nichts zu tun war unten. Am Fenster hat sie gestanden Und immer nach oben hat sie geguckt. Nach oben? Ja, Mutter, in den Himmel. Weißt du, so wie wir es auch gemacht haben. Oh, ja, tief Luft holt sie immer. Rumlaufen tut sie, als wäre die Butter von der Semmel gerutscht. Und als wäre sie trotzdem froh, wäre, dass sie runtergerutscht ist. Oh, Paul. Weißt du, seit wann? Na? Seitdem sie im Kino war, vor 8 Tagen, nach dem Maskenfest unten. Ob die... Du Mutter... Ach, Paul, woher denn? Na, wenn die früh Milch holen geht, bleibt sie über eine Stunde weg, jeden Morgen. Ja, da geht sie mit Bobs nochmal um die Ecke. Ich sag ja nicht, wenn's so wäre. Alt genug ist er doch. Und immer in dem Laden unten, das ist ja auch nichts für so ein junges Ding, wie unsere Judith ist. Nur, wissen müssten man's. Wissen müsste man das. Bobs, komm her. Bobs, hier. Ja, so ist. Komm her, hier. Steinchen, ja, komm her. 1, 2, 3. Hey, denkst du was? Guck mal, wie er saust. Den Stein habe ich in der Hand. Soll ich den Milchkrug nehmen? Nein, Karl, du musst zurück. Da vorne kennen mich alle. Das ist zu gefährlich. Wir sind überhaupt schon viel zu unvorsichtig. Komm, wir gehen hier noch ein bisschen lang. Aber nicht weit. Na, Bobs, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Feiner Kerl, was? Bobs kennt dich schon. Ja, wir sind doch alte Freunde, was, Bobs? Seit 8 Tagen, hat er gesagt. Ist ja gar nicht wahr, viel länger. Weil jeder Tag doppelt zählt und dreifach? Weil jeder Tag doppelt zählt und dreifach und jede Stunde auch. Hast du was erreicht? Mhm. Bobs ist ja gut, mein Lieber. So ist fein. Ja, du, ich habe meine Anerkennung als Flüchtling erreicht. Und nun? Ich habe die Nummer 1600. Um 1300 wird rausgeflogen, jeden Tag 500. Dann bist du bald dran. Judith? Ja? Willst du mitkommen nach drüben? Karl! Ja, ich weiß, das ist verrückt, aber ich muss eben immer dran denken. Ich auch. Wir würden uns auch sonst nie wiedersehen, Judith. Aber das weiß man noch nicht. Das wissen wir doch, Judith. Oh, hör auf damit, Karl. Aber es ist doch so. Es hat doch keinen Zweck, nicht dran zu denken. Und dann ist es plötzlich zu spät. Vielleicht ist eines Tages die Grenze hier eine richtige Grenze, über die niemand mehr rüberkommt. Die fragen doch nicht nach uns. Die machen doch mit uns, was sie wollen. Das geht nicht. Wir müssten heiraten, Judith. Karl. Vater würde nie Ja sagen. Ich will doch nicht deinen Vater heiraten. Dein Vater ist alt, du sagst doch selbst, er ist ein alter Gaul. Wir haben doch ein Recht darauf, Judith. Genau wie die Alten früher. Karl, es geht nicht. Deine Eltern. Und schon wegen der Partei nicht. Sie würden Vater aus der Partei ausstoßen. Oh Gott, er muss es ja nicht wissen. Ach, du weißt nicht, was du sagst. Ich habe schon mit unserem Pfarrer gesprochen, im Lager. Es gibt ein Notverfahren. Als meine Frau würden sie dich mit anerkennen. Sie würden dich mit rausfliegen. Nach drüben. Naja, drüben habe ich dann wieder Arbeit. Ingenieure werden immer gebraucht, Judith. Wir könnten eine Wohnung haben. Ein richtiges Leben aufbauen. Ja, vielleicht auch Kinder haben. Ein Hund auch. Ja, Bobs müsste allerdings hierbleiben. Ich habe mich schon erkundigt, Hunde werden nicht rausgeflogen. Aber man kann ja einen kaufen. Es gibt ja bestimmt noch mehr, die so lustig sind. Und vielleicht könnten wir ihn dann auch Bobs nennen, was? Wasserrohrbuch. Schnell abstellen, den Haupthahn da. Ja, du stehst doch davor. Ja, den. Ja. Ach, das kommt, weil der Lü nicht das Fenster im Klo immer offen lässt. Was ist mit mir? Jawohl, Sie. Ich? Ja, Sie und Ihre Frau. Immer das Fenster offen lassen. Nachts in der Kälte. Ich mach kein Fenster auf. Nehmen Sie einen Lappen, wischen Sie mit auf. Hanna, schnell einen Lappen, Eimer. Paul, hier ist ein Lappen. Du kommst ja bis zu uns rein. Ach, Paul, krempel doch deine Ärmel hoch. Du wirst ja ganz nass. Ich hab das Fenster nicht aufgemacht. Na, wir vielleicht? Gib doch den Eimer her. Alles läuft zu uns rein. Weil nichts gemacht wird. Der Deckel ist auch kaputt. Aber solange Untermieter mit aufs Klo gehen, wird nichts gemacht. Das hat niemand gesagt. Das haben Sie gesagt. Jawohl, das haben Sie gesagt. Ja. Und laut genug. Dann zieh doch deine Filzschuhe aus. Spionieren. In meiner Wohnung spionieren. Wer spioniert hier? Seitdem Sie hier wohnen, ist doch Krach. Seitdem wir hier wohnen? Alles für meinen guten Willen, dass Sie hier wohnen können. Guten Willen, hast du das gehört, Emmy? Für meinen guten Willen. Beruhig dich. Für das Loch, guten Willen. Für das Loch da. Na, dann ziehen Sie doch aus. Was ist denn hier los? Du gehst sofort ins Zimmer, Judith. Mach die Tür zu sofort. Das könnte Ihnen so passen. Wenn jemand hier aussieht, sind Sie es. Ach, weil das mit meinem Sohn passiert Sei ist, doch ruhig, was? Hans. Da haben Sie sich aber gewaltig geirrt, mein Lieber. Sie können froh sein, wenn Sie in 4 Wochen noch hier sind. Hans! Ach, lass mich doch! Er soll sich nicht einbilden, weil er das Parteiabzeichen trägt, hier in meiner Wohnung wieder Hausbesitzer auftreten zu können. Hast du das gehört, Emmy? Hast du das gehört? Wenn hier jemand wie ein Besitzender auftritt, sind Sie's. Aber das ist bald vorbei. Die Zeit ist vorbei, wo der recht hat, der mehr hat als der andere. Ein für alle Mal vorbei! Das Wasser läuft in Karls Zimmer! Ach Gott, ich hab doch den Schlüssel nicht da! Den Schlüssel nicht da, natürlich! Machen Sie doch auf! Sie denken wohl, ich weiß nicht, was hier gespielt wird. Sie denken wohl, ich weiß nicht, dass Sie Ihren Sohn hier verstecken. Was? Hanna! Lass das Wasser! Gib den Schlüssel her! So, hier! Bitte! Da gehen Sie rein! Los! Machen Sie den Schrank auf! Da unterm Bett! Oder hinter den Vorhängen! Ist er da? Was? Oder vielleicht hier? Im anderen Zimmer? Vielleicht unterm Sofa? Oder und im Abstellraum? Im Wäschekorb? Was? Ja, wo denn? Wo ist er denn? Sie wollen Kommunist sein? Ein erbärmlicher, dreckiger Kerl sind Sie! Hans. Ein Kommunist wollen Sie sein? Sozialist! Ein hinterhältiger Bursche sind Sie mit 2 Gesichtern. Westzigaretten werden unten schwarz verkauft und dann Kommunist. Hans! Lass den Dreck liegen. Das geht uns nichts mehr an. Die sollen ihren Dreck selber wegmachen. Und das sage ich Ihnen. Das zahle ich Ihnen heim. Das zahle ich Ihnen heim. Komm, Emmy! Hast du das gehört? Beruhige dich doch, Paul. Da soll ich mich beruhigen. Westzigaretten schwarz. So ein Spitzel, so ein gemeiner Kerl. Wo sein Sohn gesucht wird. Emmy, die Zigaretten unten müssen weg. Werden keine mehr verkauft. Ja. Und wenn die von der Partei welche wollen, sollen sie drüben holen. Ja, man kann keinem Menschen mehr trauen. Keinem mehr. Aber das zahle ich ihm ein. Du hast doch selbst Schuld. Was? Was hast du da? Weil du nie Ruhe gibst. Judith? Jawohl. Wir hatten schon lange Frieden hier in der Wohnung und das Zimmer von Karl. Wo er jetzt doch sowieso nicht wiederkommt. Aber weil du immer mit dem Kopf durch die Wand musst. Du bist sofort still. Du weißt genau, dass wir mit Brings im Guten auskommen können. Das hat mir noch gefehlt, dass meine eigene Tochter von mir verlangt, mit solchen Volksverrätern zu paktieren. Aber ich bring dahin, wo er hingehört. Ins Zuchthaus bringe ich den, ins Zuchthaus! Vater, das könntest du tun. Ja, und die Alte dazu, mit ihrem scheinheiligen Gesicht und ihrem lieben Gott. Vater, schämst du dich nicht? Du willst mir, deinem Vater willst du erzählen? Ja, Vater! Ich will dir sagen, was ich denke. Dass du blind bist. Dass du nicht siehst, was du tust und was überall passiert. Dass du aus Bequemlichkeit die Augen zumachst. Dass du nicht sehen willst. Du weißt schon lange, dass du auf ein falsches Pferd gesetzt hast. Aber du willst nicht zugeben, dass du dich geirrt hast. Wenn es für dich gerade passt, wenn es dir Vorteile bringt, dann ist dir alles recht. Judith, du sei aber still. Jawohl, Mutter, und du auch. Merkt ihr denn nicht, wo es hintreibt? Merkt ihr denn nicht, dass einer den anderen jagt? Einer den anderen bespitzelt? Und dass auch ihr in Wirklichkeit alle nur Gejagte seid. Ja, merkt ihr denn nicht, dass alles auseinanderbricht? Alles! Alles! Wie hier bei uns. Worum geht es denn in Wirklichkeit? Um ein Zimmer von 8 Quadratmetern. Aber das ist euch schon genug, um einen Menschen ins Zuchthaus zu bringen. Judith! Seht ihr denn nicht, dass es so mit uns allen zu Ende geht? Judith, halt Mund! Ja, seht ihr es denn nicht? Mein Gott, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich will nicht! Ich will nicht! Judith, bleib hier! Judith! Das muss ich mir sagen lassen. Das muss ich mir sagen lassen, wo ich 30 Jahre für den Sozialismus gekämpft habe. Warum sagst du denn nichts dazu? Sie hat ja recht, Paul. Das muss ich mir sagen lassen. Hallo Judith, endlich. Wir sind schon aufgerufen worden. Oh Karl, ich konnte nicht anders. Ist es schlimm, dass es so spät geworden ist? Wir sind schon 2-mal aufgerufen worden. Hast du mit deinen Eltern gesprochen? Nein. Es muss alles so gehen. Judith, was war zu Hause? Du bist so blass, so aufgeregt. Wundert dich das? Hast du alle Papiere? Ja. Müssen wir jetzt lange warten? Nee, der kommt immer raus und ruft auf. Du, warten die hier alle? Ja, die warten auch alle. Zur Eheschließung werden gebeten Herr Karl Brink und Fräulein Judith Lüning. Ja. Zimmer 3. Komm. Herr Peter Joachim und Fräulein Susanne Baumgart. Herr Wolfgang Tietze und Fräulein Erika Müller. Herr Wilhelm Bort. Das ist alles so merkwürdig auf einmal. So. Na? Karl, Ich begreife nicht. Ich denke, dass es gar nicht wahr ist. Und dass ich gleich aufwache. Und dass du nie da warst. Und dass... Ach Karl, ich begreif's nicht. Ich begreif's wirklich nicht. Wie schnell das ging. Es ist alles so anders, als man sich das gedacht hat. Du, wenn wir erst drüben sind, dann werden wir alles nochmal machen. Genauso, wie du dir das gedacht hast, meine ich so mit... So, naja, wie es eben richtig ist. Und drüben kaufen wir uns dann auch Ringe von meinem ersten Geld. Das macht nichts, Karl. Ich könnte jetzt doch keinen Ring tragen, solange ich noch bei den Eltern bin. Was meinst du? Ob es schlimm wird zu Hause? Nein, jetzt ist es doch vorbei. Wie schnell das ging. Wie schnell, wenn man bedenkt, dass man ein ganzes Leben darauf gewartet hat. Oh, das kommt erst noch. Was? Das ganze Leben. Du, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Was denn? Deine Frau. Tut's weh, Kleines? Mhm. Bisschen. Wegen Vater. Wenn wir drüben sind, dann schreiben wir den Eltern und dann wird wohl auch Ruhe sein. Wir werden ihnen immer mal was schicken. Ich muss jetzt nach Hause, du. Schon? Ja. Heute Abend? Nein, Karl. Das ist vielleicht der letzte Abend, wo wir alle zusammen sind. Ach, habt ihr heute geschlossen? Ja. Wie vor 4 Wochen, als wir zusammen in der Weinstube waren. Weißt du noch? Mhm. Bist du denn froh? Kleines bisschen froh? Ich glaube, ich bin so froh, dass es richtig wehtut. Mein Kleines. Wirst du jetzt immer Kleines zu mir sagen? Ja. Kleines. Wenn ich nicht bald eine neue Brille habe, dann kann ich überhaupt nichts mehr sehen. Mach doch den Schirm ab von der Lampe. Ach, nützt ja auch nichts. Vater? Ja? Wegen heute Morgen? Lass es, ich will nichts mehr davon hören. Das heißt, ich wollte dir noch was sagen. Vielleicht hast du recht mit dem, was du gesagt hast. Für dich recht, für die Jungen recht. Ja? Wir Alten, wir haben 25 Jahre gehasst. Wir haben den Hass mit der Muttermilch aufgesogen. Von der Mutter, die uns in Zeitungspapier eingewickelt hat, weil sie kein Geld hatte, um Wäsche zu kaufen. Und die in der Fabrik gearbeitet hat, damit sie 6 Schreihälse still bekam. Und damit sich die anderen für diese Arbeiten musste satt fressen konnten und noch mehr verdienen. Wir Alten, wir haben da was zu Ende zu bringen. Wir haben zu viel gesehen, als wir zu sehen anfingen. Und solange noch einer rumläuft, der mehr hat als einer von uns, werden wir ihn hassen. Das ist nicht mehr rauszubringen. Wir haben zu lange daneben gestanden. Vielleicht wird das mal so, wie ihr euch das denkt. Dass ihr in jedem anständigen Kerl seht. Wir haben es auch gewollt, aber es geht nicht. Vielleicht solltet ihr es doch mal mit dem lieben Gott versuchen. Aber nicht wie der drüben auf dem Parteiabzeichen, sondern drunter. Stück drunter. Unter der Jacke. Vater. Bloß wir Alten, wir kommen nicht mehr davon los. So. Und das habe ich nur zu dir gesagt, Judith. Mhm. Alles andere bleibt so. Wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich mich jetzt umdrehe, habe ich ein ganzes Leben umsonst gelebt. Und das kannst du ja wohl nicht von mir verlangen. Vater, wenn ich mal nicht mehr da wäre... Wo? Wo nicht da wäre? Mal nicht mehr hier wäre, meine ich. Was? Es könnte doch eines Tages mal sein, dass ich... Du, was ist denn los? Ach, ich denke, dass das doch gar nicht so schlimm wäre für euch. Oh, Judith. Ja, Mutter, ich denke, ihr könntet euch jemand nehmen, der das da unten macht. Das wäre doch dann alles viel leichter. Ohne mich. Na, was denn? Was denn, du? Ich meine, ich kann doch nicht immer hier bleiben. Du, Emmy, merkst du was? Ja. Hörst du das? Also, das ist es. Na, wenn es ein anständiger Kerl ist... Wer ist es denn, du? Wer ist es denn? Du, Paul, das ist Brink. Der klopft immer so kurz. Soll er doch reinkommen, wenn er was will. Ja? Hier, Lenig. Ich habe ihn gekündigt. Steht alles drin. Gute Nacht. So, gekündigt. So, so. Ich gehe zu Bett, Vater. Gute Nacht. Gekündigt? Ja, was soll denn nur werden? Ja, Bobs, ja. Was ist denn? Ja, Bobs, was? Ruhig. Was ist denn das? Sei still. Karl! Um Gottes Willen, Karl. Psst, sei ruhig. Wenn dich jemand gesehen hat, komm schnell rein. Pass auf, die Scheibe. Keine Bange. Karl, warum tust du das? Ruhig, Bobs. Keine Angst, der Posten ist ja vor ein paar Minuten vorbei. Ich habe genau aufgepasst. Sie sind jetzt da vorne bei eurem Milchmann. Außerdem, die wissen doch gar nichts von meiner Sache. Aber warum bist du nur so unvorsichtig? Ist was passiert? Also Judith, wir sind schon morgen Abend in Frankfurt und fliegen noch in der Nacht weiter bis Köln. Na, was sagst du dazu? Karl. Ja, freust du dich denn gar nicht? Du? Doch, doch, ich freue mich, ja. Aber ruhig, Bobs. Kleines, da gibt's doch nichts zu weinen. Nein. Das ist doch aber wirklich... Du, ich freue mich ja schon, ich freue mich ja. Nur es ist so schnell. Aber es ist doch wirklich egal, ob es morgen ist oder in 8 Tagen. Wann fliegen Sie uns weg? Um 7, morgen früh um 7. Um 7? Judith, du Kleines, wir haben es uns doch gewünscht. Naja, es fällt mir ja selber nicht so leicht, aber es ist doch nicht für immer. Wir kommen doch wieder, Judith, und dann du in Köln. In Köln ist jetzt Karneval. Da sind Sie doch alle lustig, wir haben gar keine Zeit zum Nachdenken. Weißt du, ich habe mir überlegt, wenn wir uns ein Zimmer suchen, dann muss es eins mit Frühsonne sein. Ach Karl, ich freue mich jetzt wirklich, auch ohne ein Zimmer mit Frühsonne. Wirklich? Ja, wirklich. Mein Kleines. Du. Ja? Deine Eltern haben uns heute gekündigt. Was? Ich weiß nicht warum, ich bin runtergegangen, ich konnte es nicht mehr mit anhören. Aber das wird ja jetzt anders, wenn sie es erfahren. Du? Ja? Wollen wir nicht draufgehen und einfach sagen... Nein! Nein, Karl, du kennst Vater nicht. Na, aber wird sie ja doch erfahren. Ja, aber heute nicht. Es ist ja schon gut, Karl, ich weiß, dass du es nur wegen mir willst. Aber ich will es gar nicht. Ich will hier ganz ruhig weggehen. So, als würde ich nur mal um die Ecke gehen. Ich will gar nicht denken, wohin. Ich weiß nicht, ob... Doch, doch. Wie früh, wenn ich Milch hole. Aber ich will dich doch gleich mitnehmen, Judith. Wir müssen noch die Papiere im Lager fertig machen, deine Flugkarte und so. Das ist egal, dann will ich gleich mitgehen. Aber so, dass sie es nicht merken. Ich will ganz ruhig aus dem Hause gehen. Bitte, Karl. Ja, schon gut, Kleines. Hast du deine Sachen hier? Ja. Koffer? Ja. Komm, dann pack alles zusammen. Warte, ich helfe dir. Ach, ich brauche nur alles reinzulegen. Ich habe alles schon fertig. Oh, mein Liebes. Ach du, ich habe es mir doch so gewünscht. Mein Kleines. Nein, Karl, jetzt nicht. Judith? Ja? Ich will noch mal zu meinen Eltern rauf. Um Gottes Willen, Karl, nein. Mein Vater hat für mich noch Geld abgehoben. Wir brauchen es doch jetzt. Nein, du. Aber Kind, du musst nicht so ängstlich sein. Ich gehe vorne über die Haustreppe und dann klingel ich und tue ich so, als wäre ich Besuch. Dein Vater kennt mich doch nicht, na und wenn, er weiß ja nichts von uns. Du weißt nicht, was Vater tut, wenn er dich sieht. Na hör mal, ich bin hier rausgekommen, als die Polizei vorm Haus stand und jetzt hast du Angst, dass sie mich schnappen? Wenn du klingelst, hört er dich doch. Na, dann gehe ich ihm über die Eisentreppe. Nein, Karl. Also komm, du packst jetzt deine Sachen und gehst dann. Wir treffen uns an der Sparkasse, hörst du? Und ich gehe nur ganz kurz rauf. Also, tschüss du. Tschüss. Sei vorsichtig, bitte. Psst. Tschüss. Tschüss. Da ist jemand auf der Eisentreppe. Sei mal still. Karl! Sag Mutter. Hast du gehört, Karl? Karl. Der Sohn ist da. Na und? Der Sohn. Der Karl. Du, wir haben nichts gehört. Wir haben nichts gehört, Paul. Ja. Was man nicht hören will, das braucht man noch nicht zu hören. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Nicht machen. Paul, ich lese dir doch deinen Gedanken aus dem Gesicht. Aber wenn du das tust... Nicht machen? Du hast doch selbst zu Judith gesagt. Nicht machen, sagte er. Und die Kündigung? Die Kündigung? Von mir aus sehen sie zu, wo sie bleiben. In meinem Hause nicht. In seinem Hause... In seinem Hause. Paul, bleib hier. Sei ruhig und bleib da sitzen. Ich muss, verstehst du? Ich muss. Das ist doch meine Pflicht. Das ist doch ganz einfach meine Pflicht. Paul! Paul! Karl, besser du gehst. Lünig geht in seine Kneipe. Besser du gehst, ich hab noch vom letzten Mal genug. Ich gehe ja schon, Mutter. Ich will nur noch aus meinem Zimmer die Arbeiten von früher holen. Vater! Schrei nicht. Vater, wo willst du hin? Sei still, geh zu Bett. Wo willst du jetzt noch hin? Ich geh noch weg. Wo ist der Schlüssel? Aber warum gehst du nicht über die Haustreppe? Durch die Haustür, Vater! Gib mir den Schlüssel. Und gib schon den Schlüssel. Vater! Vater! Karl, schnell, du musst weg. Vater hat dich gehört. Vater holt jemand. Was? Oh, schnell, so mach doch schon. Aber Judith, Karl, was soll denn das heißen? Kennt ihr euch denn? Karl, schnell, du musst weg. So mach doch. Hab ich nicht gesagt? Lünig ist zu allem fähig. Hör auf, Vater. Den Koffer, Mutter. Schnell, ja. Karl, schnell. Was hast du mit der Tochter von Lünig? Den Schlüssel, Vater. Judith sagt euch das nachher schon. Geh über die Eisentreppe, die Tür in der Kneipe ist offen. Keine Bange, nur Ruhe. Tschüss, Mutter. Tschüss. Bleib hier, Judith, bitte bleib hier. Komm, bleib hier oben. Bis dann, Kleines, mach's gut. Nein, warte, ich geh mit. Karl. Bleib hier, Karl. Ja? Lass mich raussehen. Mein Gott, sie sind vorm Haus. Du kommst nicht mehr weg. Schließ die Tür ab. Zieh den Vorhang vor. Sie werden hoffentlich jetzt nach oben gehen. Vater hat den Schlüssel, aber sie gehen bestimmt nach oben. Hat die Tür denn keinen Riegel? Sie gehen bestimmt nach oben. Mach die Eisentür hinter dir zu. Stell dich an die Tür zu dem Bierkeller. Ja. Wenn sie reinkommen, geh in den Bierkeller. Ja, bleib so stehen, Karl. So können sie dich nicht sehen. Sie stehen jetzt vorm Haus. Sie warten auf Vater. Wie viele? Drei. Ich laufe los, wenn sie im Haus sind. Hab keine Angst, Judith, und bleib du hier. Lauf mir nicht nach. Sie werden bestimmt ins Haus gehen. Oh, lieber Gott, lass sie ins Haus gehen, lass sie ins Haus gehen. Da kommt Vater. Er winkt ihnen. Karl, sie gehen ins Haus. Nein, nein, um Gottes Willen, bleib da. Einer steht noch in der Haustür. Hörst du? Die anderen gehen über die Treppe nach oben. Karl, geh in den Bierkeller. Vater kommt. Schnell, Karl. Ja. Er kommt rein. Mach die Tür zu, Vater. Was sagst du? Gib mir den Schlüssel. Jetzt sind sie oben, Judith. Jetzt sind sie oben. Jetzt werde ich ihnen beweisen. Den Schlüssel, Vater. Den Schlüssel, hier. Jetzt werden sie. Warum schließt du die Tür ab? Vater, hör mich an. Was willst du? Mach schnell. Sie sind jetzt oben. Du musst mich jetzt anhören. Vater, Karl und ich. Karl? Karl ist hier unten. Brink? Der junge Brink? Vater, Karl und ich. Mein Gott, Vater, wir haben uns jeden Tag getroffen, immer wenn ich weg war. Du hast doch selbst gesagt... Was habe ich gesagt? Du hast doch selbst gesagt, dass ich immer allein wäre. Das ist nicht wahr. Das hast du gesagt, Vater. Das ist nicht wahr. Dass du und der Brink, der Sohn von dem Brink, dass der hier ist, hier in meinem Lokal, dass du den hier versteckst... So verstehe mich doch, Vater. Nicht verstehe ich. Jetzt kommen sie über die Eisentreppe. Jetzt kommen sie runter. Zu mir, hierher. Vater. Und du? Vater, ich konnte es dir doch nicht sagen. Was konntest du mir nicht sagen? Was? Beantworte! Wir haben vor drei Tagen... Vor drei Tagen? Wir haben geheiratet, Vater. Das ist nicht wahr. Nein. Machen Sie auf, Lünig! Der Rubrik muss bei Ihnen sein! Wo ist er? Wo ist er? Judith, komm her. Brink. Karl Brink. Ja. Das ist nicht wahr. Das ist alles nicht wahr. Das habt ihr euch zusammengelogen. Gib den Schlüssel her! Lass die Tür zu, Vater! Vater! Was willst du? Was willst du von mir? Weißt du, was du getan hast? Weißt du, was du tust? Ich hab dich nicht aufgezogen, damit du mir mein Leben zerstörst. Damit du mir... Alles kaputt machst du. Ich hab nichts damit zu tun. Verstehst du nichts? Brink, machen Sie selbst die Tür auf. Gehen Sie raus und sagen Sie, wer Sie sind und dass ich nichts mit Ihnen zu tun habe. Dass ich nicht zu Ihnen gehöre. Und dass auch meine Tochter nicht zu Ihnen gehört. Karl, nein! Tu das nicht! Lünig! Machen Sie doch keine Dummheiten! Es hat keinen Zweck, Judith. Zu spät. Karl, nein! Vater, Vater, geh zu ihnen, sag ihnen, dass er nicht Karl Brink ist. Erzähl ihnen irgendetwas, Vater. Du kennst sie doch, dir werden sie alles glauben. Vater! Ich habe mit ihm nichts zu tun, ich will nichts mit ihm zu tun haben, verstehst du das? Nichts! Ich habe nichts mit ihm zu tun, wenn das wahr ist, dann ist das deine Sache. Vater! Du hast heute Abend etwas gesagt. Erinnerst du dich? Es ist doch nicht wahr, dass alles zu spät für dich ist. Es ist doch nie zu spät, Vater. Hör mich doch. Du hast doch selbst gesagt. Was habe ich gesagt? Aber du weißt es doch selbst. Hörst du, Vater? Tu es für mich. Du weißt wie kein anderer, was sie mit ihm tun wird. Vater! Sie gehen nach oben. Sie gehen auf die Straße. Sie werden dem Posten auf der Straße Bescheid sagen. Er wird die Fenster einschlagen. Komm, komm, Judith, gib mir den Schlüssel. Oh. Es hat keinen Zweck. Ich werde sagen, dass ich nicht zu euch gehöre. Komm, Schlüssel, schnell. Warten Sie, Brink. Was? Da über dem Schrank ist ein kleines Fenster. Das geht zum Hof. Machen Sie schnell. So gehen Sie doch schon. Steigen Sie auf den Schrank. Na los. Ja. Gott sei vorsichtig, Karl. Springen Sie raus. Laufen Sie einfach zu. Passen Sie auf. Im Hof stehen Fässer. Sehen Sie? Ja. Nun springen Sie. Vater. Komm her. Sei ganz ruhig, mein Kind. Sei ruhig. Wir müssen jetzt die Tür aufschließen. Vater, ich glaube... Ja, ist gut. Sei still. Komm, schließ auf. Halt! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Mein Gott! Sie haben ihn gesehen! Vater! Geh vom Fenster weg! Sieh weg! Mach die Augen zu! Judith, hörst du, mach die Augen nein, zu! Nein! Judith! Nein! Judith, mach die Augen zu! Kind, so mach doch die Augen zu! Judith, du! Mach doch wenigstens die Augen zu, du. Du musst doch nicht hinsehen. Still, Kind, sei still. Er liegt im anderen Sektor. Sie kommt zurück. Wir können jetzt nur noch die Tür aufschließen. Februar 1953. Regen. Eine Straße im russischen Sektor. Montagabend, 5 Uhr. Ein einzelnes Haus. 4 Stockwerke, eine Kneipe. Stille. An der Tür hängt ein Zettel. Regen leckt darüber. Auf dem Zettel steht, wegen Todesfall in der Familie geschlossen. Genehmigt, Volkspolizeirevier 9.